Ödipus auf Kolonos, Teil 1 von Sophokles, übersetzt von J.J. C. Donner. Personen: Ödipus, verbannter König von Thebe, Antigone, Ismene, seine Töchter, Polyneikes, sein älterer Sohn, Kreon, Theseus, König von Athen, ein Bewohner von Kolonos, ein Bote, der Chor, bestehend aus Greisen von Kolonos. Der Schauplatz ist vor dem Haine der Eumeniden bei Kolonos. Der Hain der Eumeniden bei Kolonos im Hintergrunde, vor demselben ein viereckiger, unbehauener Fels, in der Ferne sieht man die Zinnen Athens. Ödipus tritt auf, von Antigone geleitet. Ödipus. Wohin, des blinden Greises Kind, Antigone, in welche Landschaft kamen wir, zu welcher Stadt? Wer wird auf seinem irren Pfad den Ödipus an diesem Tag mit karger Liebesgab empfahn? Der wenig nur erbittet und noch weniger als dieses hinnimmt, doch auch so genügt es mir. Denn still zu dulden lehrte mich das Missgeschick des Lebens lange Dauer und ein edler Sinn. Wohlan, o Tochter, wenn du einen Sitz gewahrst an Götterhainen oder ungeweihter Stadt, so lass mich niedersitzen, daß uns Kunde wird, wohin wir kamen. Müssen wir als Fremde doch von Bürgern lernen und nach ihrem Worte tun. Antigone. Unselger Vater Ödipus, von Türmen ist dort eine Stadt umgürtet, fern dem Auge noch. Doch dieser Ort ist heilig. Leicht erkennt man es, von Rebe, Lorbeer, Öl umblüht. Anmutig tönt zahlloser Nachtigallenlied im tiefen Hain. Beug hier die Glieder auf den unbehauenen Fels, denn lang für dich, den Greisen, war die Wanderung. Ödipus, so setze mich und nimm des blinden Mannes wahr. Antigone, das brauch ich nicht zu lernen nach so langer Zeit. Ödipus, sich niederlassend. Kind, kannst du mir nun sagen, wo wir hingelangt? Antigone, dass dort Athen ist, weiß ich, doch die Gegend nicht. Ödipus, das hat ja jeder Wanderer uns bereits gesagt. Antigone, nun, welcher Ort hier, soll ich das zu forschen gehen? Ödipus, ja, Tochter, wenn er anders nur Bewohner hat. Antigone, er ist bewohnt, doch, glaub ich, braucht es weiter nichts, denn eben seh ich einen Mann uns nahe dort. Ödipus, der, wandelnd hierher, gegen uns die Schritte lenkt? Antigone, ja, schon bei uns anlangte, was zu sagen dir am Orte scheint, das rede, denn hier steht der Mann. Ein Bewohner von Kolonos, die vorigen. Ödipus, ich höre, Freund, von dieser, die für mich zugleich und sich umherschaut, dass du ganz gelegen kommst, Bericht von dem zu geben, was uns dunkel blieb. Der Kolonna, bevor du weiter forschest, heb aus diesem Sitz dich weg, betreten darfst du nicht ein heilig Land. Ödipus, und welch ein Ort ist's, welchem Gott geheiliget? Der Kolonna, unnahbar ist er unbewohnt, den furchtbaren Jungfrauen gehört er, die dem Skotos gebar. Ödipus, mit welchem Namen ruf ich an die Göttlichen? Der Kolonna, Die Eumeniden nennt sie hier des Landes Volk, die Allsehenden, anderswo gilt andrer Brauch. Ödipus, empfangen sie denn gnadenreich den Flehenden, denn, Traun, von dieser Stätte scheid ich nimmermehr. Der Colonna, was sagst du, Fremdling? Ödipus, mein Geschick erfüllt sich hier. Der Colonna, so hab auch ich, dich auszuweisen, nicht den Mut, ehe ich die Stadt befragte, was zu tun geziemt. Ödipus, beim Himmel, Fremdling, weigre nicht mir kund zu tun, dem blinden Flüchtling, was zu wissen mich verlangt. Der Colonna, sprich nur, von mir befürchte keine Weigerung. Ödipus, nun, welche Gegend ist es, wo wir weilen hier? Der Colonna, was mir bekannt ist, alles das vernimm sofort. Die Gegend rings ist heilig, denn in ihr gebeut der Gott Poseidon, thront der feuerspendende Titan Prometheus. Dieser Ort, auf den du trittst, heißt unseres Landes erzbewährte Schwell, Athens geweihte Schutzwehr, und die nachbarlichen Gauen, als ihren Urahn rühmen sie den reisigen Halbgott Kolonos, seinen Namen tragen sie und sind Colonna, allzumal nach ihm genannt. So ist es, Fremdling, nicht in eitler Sage wird der Ort gefeiert, mehr in altgewohntem Brauch. Ödipus, so wohnen also Menschen hier in diesen Gauen? Der Colonna, ja, gleiche Namen führen sie mit jenem Gott. Ödipus, beherrscht sie jemand oder ruht im Volk die Macht? Der Colonna, vom König jener Feste wird dies Land beherrscht. Ödipus, wer aber ist es, der mit Wort und Macht gebeut? Der Colonna, Theseus, des Ägeus Sprosse, der vor dem gebot. Ödipus, möcht euer einer wohl zu dem als Bote gehen? Der Colonna, ihm was zu sagen oder herzurufen ihn? Ödipus, auf daß er ernte großen Lohn für kleine Gunst. Der Colonna, und welchen Lohn denn böte wohl ein blinder Mann? Ödipus, was ich verkünden werde, wird hellsehend sein. Der Colonna, um nicht zu straucheln, höre noch, denn edel scheinst du mir von Ansehen, außer dass dies Los dich traf. Verweile, Fremdling, wo du mir zuerst erschienst, bis ich Colonnas Bürgern, nicht dem Volk der Stadt, den Fall zu melden gehe. Die entscheiden dann, ob hier du bleiben oder du wieder ziehen sollst. Ab. Ödipus, Antigone. Ödipus, o Tochter, ging der Fremde schon hinweg von uns? Antigone, schon ging er, alles kannst du denn in Ruhe nun, mein Vater, sagen, ich allein bin nahe dir. Ödipus, ihr Herren, furchtbaren Wesen, nun ich mich zuerst auf eurem Grund in diesem Lande niederließ, o grollet mir nicht, hegt dem Phöbos keinen Groll, der, als er dieses viele Leid verkündigte, das Ziel des Jammers mir verhieß nach langer Zeit, käm ich zum letzten Lande, wo ich gastliche Zuflucht, o strenge Mächte, fänd in eurem Sitz. hier ende meines Lebens gramgebeugter Lauf und bringe denen, die mich aufgenommen, Heil, Fluch denen, die mich in die Fern hinausgebannt. Als Zeichen dessen komme mir, verhieß der Gott, Erdbeben oder Donner oder Blitz von Zeus. Wahrhaft erkenn ich heute, dass auf diesem Pfad nur ihr's gewesen, welche mich mit sicherer Hand in diesen Hain geleitet, denn ich träfe sonst nicht euch zuerst auf meinem Weg, ich nüchterner euch, die den Wein verschmähen, säß an Heiliger, an dieser rauen Stätte nicht. O Göttinnen, so gönnt Apollons Ruf gemäß nun endlich mir der Stundenletzte, die das Band des Lebens löst. Dünkt euch noch nicht zu wenig, was ich duldete, allzeit in Drangsal ringend wie kein Sterblicher. Auf, holde Töchter aus des Koters altem Blut, auf, die du dich der stolzen Pallas eigen nennst, vor allen andern, hochverehrte Stadt Athen. Mitleidig schaut hier Ödipus' unseliges Gebilde, nicht mehr ist ja dies mein alter Leib. Antigone, halt ein, o Vater, denn es nahen hier einige, schon alt an Jahren, die nach deinem Sitze spähen. Ödipus, ich werde schweigen, führe du vom Weg mich ab und birg mich dort im Haine, bis ich ihren Sinn erforscht aus ihren Reden, denn durch Forschen nur gewinnt man Vorsicht und Bedacht in allem Tun. Sie ziehen sich in den Hain zurück, der Chor tritt auf. Der Chor, o schaut, er entfloh, wer war's? Wo weilt er, entschwunden, gescheucht von dieser Stätte, der Schamlose, der freche Mann? Forsch ihm nach, schau nach ihm, send allhin deinen Ruf. Als Flüchtling umher schweift er, der Alte, schweift fremd hier, denn er beträte sonst nie der Schrecken gerüsteten Jungfrauen nimmer betretenen Hain, die wir zu nennen scheuen, denen wir ohne Blick vorbeiziehen, ohne laut und verstummend kaum Worte stillen Gebeten leihen. Und nun sagt man, vermaß ein Frevler, sich daherzukommen. Ich spähe nach ihm in dem ganzen Bezirk und vermag noch nicht zu ersehen ihn, wo er verweile. Ödipus zeigt sich mit Antigone im Hintergrunde. Seht hier, ich bin's. Aus der Stimme vernahm ich euer Begehr. Der Chor. O Grauen, o Grauen, mir graut vor dem Anblick, graut vor dem Wort. Ödipus. Schont mein, seht nicht als Frevler mich an. Der Chor. Zeus, helfender Gott, wer, ach, ist der Greis? Ödipus. Ein Mann nicht selig zu preisen, fürwahr, ihr Hüter des Lands, ob seines Geschicks. Sonst schlich ich ja nicht an der leitenden Hand, blind wankend dahin, stark einst auf die Schwache mich stützend. Der Chor. O, o, mit des Augs blindem Stern kamest du wohl in die Welt und lebst ein banges, langes Leben, vermute ich recht. Drum füg, ach, folge mir, dem Fluch nicht neuen Fluch. Du dringst ein, doch in des stillen Hains grün umlaubte Gefilde hier tritt nicht, wo sich dem Wasserkrug strömend lieblichen Honiges süßer Erguss gesellt. Hüte dich wohl, du armer Fremdling, flieh, entweiche von hinnen, weit trennt von mir dich des Pfades Raum. Hörst du, jammerbeladner Flüchtling, von geweihter Stätte weg, hebe dich, willst du mir sagen ein Wort, wo jeder es darf, sprich's aus, jetzt wäre der Zunge. Ödipus, wo wend ich im Zweifel mich hin, mein Kind? Antigone, was den Bürgern genehm, sei's, Vater, auch dir, leih ihrem Gebot ein williges Ohr. Ödipus, so hebe mich denn, Antigone, ich umfasse dich schon. Ödipus, ihr Fremdlinge, tut kein Leides mir an, euch folgsam verlass ich die Städte. Der Chor, nie soll aus diesen Bezirken, o Greis, jemand mit Gewalt dich entführen. Ödipus, noch weiter hinauf? Der Chor, nur weiter. Ödipus, noch weiter? Der Chor, geleit ihn, Jungfrau, vorwärts, du verstehst mich ja. Antigone, folge mir, folge mit schwachem Schritte, wohin dich die Tochter führt. Der Chor, fleuch ein Fremdling in fremdem Land, unglückseliger, was der Stadt missfällig ist als hassenswert, was sie verehrt, verehre. Ödipus, so geleite mich hin, Kind, wo wir in Andacht wandeln die Bahn und reden zugleich und vernehmen ihr Wort, o kämpfen wir nicht mit dem Schicksal. Der Chor, hier steh und nicht von dem Felsumkreis ausschreitend bewege den Fuß mehr. Ödipus, da meinst du? Der Chor, genug. Ödipus, und darf ich nun sitzen? Der Chor, kauere seitwärts hier oben auf diesen Stein. Antigone, indes Ödipus tastend nach dem Sitze sucht, mich lass, Vater, gewähren, reihe bedächtig den Schritt zum Schritt. Ödipus, o weh, weh mir. Antigone, an meinen freundlich besorgten Arm deine greise Gestalt gelehnt. Ödipus, weh, unseliges Schicksal. Der Chor, armer, da du mir nun gefolgt, wer der Sterblichen bist du, sprich, wer, Notbeladener, welches Land nennen wir deine Heimat? Ödipus, heimatlos, ihr Fremdlinge, nimmermehr. Der Chor, was, o Greis, verbeutst du mir? Ödipus, nie, nie frage mich, wer ich sei, suche nicht weiteres auszuforschen. Der Chor, was ist es? Ödipus, ein Gräuelgeschlecht. Der Chor, sprich. Ödipus, Kind, o weh mir, wie erwidrig. Der Chor, wer du seist, Fremdling, und wer dich erzeugt, sage mir frei. Ödipus, weh mir, o Kind, was beginn ich, weh mir. Antigone, sprich, da du zum Äußersten kamest. Ödipus, sag ich es, nicht ja verbergen kann ich's mehr. Der Chor, lang zaudert ihr, eil und bekenne. Ödipus, wisst ihr von Laios Sohn? Der Chor, o Graun, o Graun. Ödipus, von dem Stamme des Labdakos? Der Chor, weh, Zeus. Ödipus, Ödipus, Jammergestalt? Der Chor, so bist du der? Ödipus, nicht schreck euch, was ich verkünde. Der Chor, weh, weh. Ödipus, ich Unglückseliger. Der Chor, weh. Ödipus, was wird uns werden, o Tochter? Der Chor, zieht ferne hinaus, zieht ferne von hier. Ödipus. Wo bleibt nun deine Verheißung? Der Chor. Keinen ereilt ja der Zorn des Verhängnisses, rächt er empfangenes Leid. Ein Betrug, der anderem Betruge mit gleichem erwiderte, lohnet mit Leid nur, nicht mit Erfreulichem. Hebe dich denn von dem Sitz und mit flüchtigen Schritten entwandere meinem Gebiet hier, dass du mir meine Stadt nicht weiter frevelnd schändest. Antigone, Fremdlinge, Mildherzige, wenn ihr nicht meinen Vater, den augenlosen Greis hier, duldet, nachdem euch sein unfreiwillig Vergehen kund ward, mein doch erbarmt euch, mein der Verlassenen, Fremdlinge, laut flehe ich, die nur um den Vater sich schärmend mit herzlicher, herzlicher Bitte, mit sehenden Augen euch schaut in die Augen als Mensch, von gemeinsamem Blute geboren mit euch. Ach, schonet des Unglückseligen, wie auf die Himmlischen bauen wir Armen auf euch, so gewähret die Huld, welche wir, ach, kaum gehofft. Bei dem Geliebtesten fleh ich, beschwör ich euch, Kindern, Gemahlinnen, Göttern und Eigentum. Blickt um, nirgend gewahrt ihr den Sterblichen, welcher dem Gotte, der ihn führt, entrinnen könnte. Der Chor. So wisse, Kind des Ödipus, dein Missgeschick, wie dieses Mannes Habes los, weckt unsern Schmerz. Doch bebend vor der Götter Zorn, vermögen wir nicht mehr zu sagen, als du schon gehört von uns. Ödipus. Was kann die Meinung frommen, was der stolze Ruf, wofern er eitel wesenlos als Trug zerrinnt, wofern sie sagen, unter allen Städten sei Athen die frömmste, die den fluchbeladenen Gast allein erretten, ihn beschirmen kann allein, und mir sich solches nicht bewährt? Ihr locktet mich zuerst von diesem Sitze, dann vertreibt ihr mich, nur einen Namen fürchtend, traun, nicht meinen Leib noch meine Taten. Sind ja doch die Taten, die ich übte, mehr erlitten als vollbracht von mir, wofern ich dir's von meinen Eltern sagen muß, um welcher Willen, Fremdling, du vor mir erschrägst, wohl weiß ich's. Doch wie wär ich böse von Natur, der fremdes Unrecht nur vergalt, und wenn er auch mit Wissen so sich rächte, doch nichts Böses tat. Nun aber kam ich unbewusst, wohin ich kam, und dies verschuldet, suchten wissend meinen Tod. Drum fleh ich euch, o Freunde, bei den Göttern an, wie ihr mich triebt von dannen, also schützt mich auch, und wenn ihr dort die Götter ehrt, missachtet hier auch nicht die Macht der Götter und vergesset nie. Sie sehen, wo sich fromm bewährt ein Sterblicher, sie sehen das Tun der Bösen, und für Frevler, ja, gab's auf der weiten Erde kein Entrinnen noch. Sie denn verehrend schände nicht den stolzen Ruhm Athens, indem du gottvergessenen Frevel übst. Nein, wie du mich, den Flehenden, dir vertrauend fandst, so schirme mich und rette, nicht verachte mich, anschauend hier mein grauen erregend Angesicht. Denn fromm und heilig nah ich euch und bringe Heil und Segen diesem Volke. Wenn der Herr erscheint, der über euch gebietet, wer er immer sei, dann wirst du alles hören und verstehen. Indes, bevor er anlangt, zeige dich nicht ungetreu. Der Chor. O Greis, die Worte, die du mir zum Herzen sprachst, wohl muß ich sie verehren, denn du legtest sie in nicht gemeiner Rede dar, doch mir genügt, wenn meines Landes Herrschern hievon Kunde wird. Ödipus. Und wo verweilt, o Freunde, dieses Landes Herr? Der Chor. Er wohnt in seiner Ahnenburg, ein Wächter, der auch mich hieher beschieden, ging zu rufen ihn. Ödipus. Und meint ihr auch, der blinde Flüchtling werde so ihn kümmern oder rühren, dass er selbst erscheint? Der Chor. Er kommt gewiß, sobald er deinen Namen hört. Ödipus. Wer aber wird denn diesen ihm verkündigen? Der Chor. Weit ist der Pfad hin, aber leicht verbreiten sich vielfach der Wanderer Worte. Sie vernehmend wird er sicher kommen. Fern ja scholl dein Name, Greis, in alle Welt hin, dass er auch mit mattem Schritt hinschleichend eilig kommen wird, vernimmt er ihn. Ödipus. Er komme denn zum Heile seiner Stadt und mir, denn welcher Edle liebte nicht sein eignes Glück? Antigone. Was sag ich? Vater, wo verirrt mein Geist sich hin? Ödipus. Was hast du, liebes, teures Kind? Antigone. Ich seh ein Weib uns näher kommen, das ein Ross sikelischen Geschlechtes reitet, und die Sonn abwehrend schirmt Gesicht und Haupt ihr bergend ein Thessalerhut. Wen seh ich, und ist sie's wirklich oder nicht? Täuscht mich ein Wahn? Ich glaub's und glaub es wieder nicht und weiß nicht was. Ich arme, sie ist es wirklich. Näher kommend lächelt sie mir zu mit heiterm Auge. Ja, nun seh ich klar, dass dies allein Ismenes teure Züge sind. Ödipus. Wie sagst du, Tochter? Antigone. Deine Tochter seh ich hier und meine Schwester. Bald erweist die Stimme dir's. Ismene, die vorigen, Ismene, o meines Vaters und der trauten Schwester, mir so süße, liebe Stimme, wie, nachdem ich kaum euch wiederfinde, seh ich euch vor Trauer kaum. Ödipus, mein Kind, du kamest? Ismene, Vater, ach, so find ich dich. Ödipus, Kind, kamst du wirklich? Ismene, ohne Leid und Sorge nicht. Ödipus, umarme mich, o Tochter. Ismene, den Vater und die Schwester umfassend, beid umschling ich euch. Ödipus, Kind meines Blutes. Ismene, Leben, ach, unseliges. Ödipus, weh mir und dieser. Ismene, und zum dritten wehe mir. Ödipus, weswegen kamst du? Ismene, Vater, nur aus Angst um dich. Ödipus, nach mir verlangend? Ismene, und um selbst die Botin dir zu sein mit diesem mir allein noch treuen Knecht. Ödipus, wo sind die rüstigen Brüder? Was betreiben sie? Ismene, lass die gewähren, Schweres liegt auf ihnen jetzt. Ödipus, ha, dieses Paar von Brüdern, das Ägypters Art so ganz in Sinn und Leben sich zum Muster nahm. Dort bleibt das Volk der Männer alle Zeit daheim am Webestuhle sitzen, und die Frauen sind stets außen, schaffend, was die Not des Lebens heischt. So walten jene, welchen hier um mich zu sein oblag, o Kinder, Mädchen gleich im Haus daheim, ihr aber müht statt ihrer euch um mein Geschick das Jammervolle, Diese, seit aus junger Zucht sie frisch heranwuchs und erstarkt am Körper war, irrt auf der herben Wanderfahrt mit mir herum, rastlos den Greis geleitend, oft umhergescheucht durch wilde Wälder, ohne Nahrung, unbeschut, oft auch mit Regenschauern und der Sonne Brand mühselig ringend, achtet sie des Hauses Hut und Fülle nichtig, hat der Vater Pflege nur. Zu Ismene: Du, Tochter, brachtest früher schon dem Vater stets geheim vor Kadmos Volke jeden Götterspruch, der über dieses Haupt erscholl. Du standest ihm zur Seite treulich, als man ihn vom Land verstieß, und welche Kunde bringst du jetzt dem Vaterkind? Was trieb vom Heimatherde dich zur Fahrt hinaus? Nicht leer ja kommst du, dessen bin ich ganz gewiss, nicht ohne dass du Schrecken mir verkündigest. Ismene: Ich mag die Leiden, Vater, die ich selbst erlitt, seitdem ich deinen Aufenthalt zu suchen ging, dir nicht beschreiben, denn ich will nicht doppelt Schmerz empfinden, duldend und sodann verkündigend. Das Missgeschick nur, das die beiden Armen jetzt bedrängt, die Brüder, komm ich her, dir kund zu tun. Sie wünschten anfangs Kreon auf dem Königsthron zu lassen, scheuend unserer Stadt Entheiligung des alten Fluches eingedenk, der lange schon vernichtend ruht auf deinem unglückvollen Haus. Jetzt riss ein Gott und frevelhafter Übermut die dreimal unglückselgen fort in wilden Streit, sich anzumaßen Königsmacht und Herrschgewalt. Und Polyneikes, deinen Erstgeborenen, beraubt der andere, welcher ihm an Jahren weicht, des Thrones, treibt ihn aus dem Vaterlande fort. Doch der, von dieser Sage voll ist unsere Stadt, entfloh nach Argos-Talen, knüpft ein neues Band der Anverwandtschaft und gesellt Kriegsfreunde sich. Denn Argos soll ihm Kadmos Land sofort mit Ruhm erobern oder fallend es verherrlichen. Dies, Vater, sind nicht eitle Worte, nein, sind schwere Taten, wo die Götter deine Not erbarmend enden werden, das erkenne ich nicht. Ödipus: Du hattest Hoffnung also, dass die Götter mein gedenken werden, dass mir Rettung einst erscheint? Ismene: Die schöpfte ich, Vater, aus des Gottes jüngstem Spruch. Ödipus: Wie lautet dieser? Was verhieß der Gott, o Kind? Ismene: Dich müssten, lebend oder tot, die Menschen dort dereinst noch suchen. So gebiet ihr eignes Heil. Ödipus: Wem aber käme Segen wohl von solchem Mann? Ismene: In dir, so hieß es, ruht ihr Sieg und ihre Macht. Ödipus: Gestorben also, wär ich erst ein rechter Mann? Ismene: Jetzt heben dich die Götter, die dich einst gestürzt. Ödipus: Nichts heißt's, den Greis erheben, der als Jüngling fiel. Ismene: Doch wisse, Kreon wird sofort aus diesem Grund vor dir erscheinen, nicht in allzu langer Frist. Ödipus: Was kann er wollen, Tochter? Das erkläre mir. Ismene: Dich nahe bringen Kadmos Land, auf das sie dich besitzen, ohne dass du trittst in ihr Gebiet. Ödipus: Was frommt es, lieg ich außerhalb des Landes mag? Ismene: Dein Grab in fremdem Lande wird ein Fluch für sie. Ödipus: auch ohne Göttersprüche sieht das jeder ein. Ismene, drum eben wollen jene dich dem Lande nah beisetzen, wo du keine Macht hast über dich. Ödipus, und decken sie mit Thebaerde mein Gebein? Ismene, o Vater, solches duldet nie dein Blutvergehen. Ödipus, so sollen die sich meiner nie bemächtigen. Ismene, dann lastet schwerer Fluch, der einst auf Kadmos Volk. Ödipus, durch welche Schickung, liebes Kind, erfüllt sich das? Ismene, von deinem Zorn, wann sie stehen auf deinem Grab. Ödipus, durch wen vernahmst du, was du mir da sagst, o Kind? Ismene, durch Opferboten, abgesandt zu Pythos Herd. Ödipus, und dieses hat Apollon ausgesagt von mir? Ismene, so melden die zum Theberlande heimgekehrt. Ödipus, und ward das Wort auch einem meiner Söhne kund? Ismene, kund ward es ihnen beiden, und sie wissen's wohl. Ödipus, und als die Schlechten das gehört, galt ihnen doch der Glanz des Thrones höher als die Kindespflicht. Ismene, das hör dich und mit Schmerzen, doch verhehl ich's nicht. Ödipus, so mag den Zwiespalt über sie vom Los verhängt niemals die Gottheit löschen und bei mir allein das Ende ruhen des Kampfes, der die Brüder teilt, die nun mit aufgehobenem Speer einander drohen, dass weder er, den heute Thron und Zepter schmückt, bestehe, noch der Ausgetriebne je zurück zur Stadt gelange. Haben sie den Vater doch, der aus dem Land so schmählich ausgestoßen ward, nicht aufgehalten, nicht geschirmt, ich ward verjagt, verbannt, mit Heroldsrufen, und sie duldeten's. Du könntest sagen, dass die Stadt in jener Zeit mir das mit Recht gewährte, was ich selbst erbat. In keiner Weise, denn an jenem Tage gleich, da noch der Unmut glühte, ja, das Liebste mir gewesen wäre jäher Tod und Steinigung, erschien mir niemand diesen Liebesdienst zu tun. Doch als die Zeit schon allen Harm besänftiget und ich erkannte, dass der Unmut ausgeschweift zu Züchtigungen, schwerer noch denn meine Schuld, da trieb gewaltsam aus dem Lande mich die Stadt nach langer Zeit erst, und des Vaters Söhne, die dem Vater helfen konnten, sie verweigerten die Hilfe, ließen, statt mit kurzem Worte mich zu schirmen, mich als Bettler fliehen in fremdes Land. Von diesen schwachen Frauen nur wird jegliches, wie's ihr Geschlecht verstattet, Lebensunterhalt, ein sicherer Sitz und Kindeshilfe mir gewährt. Die Söhne zogen Thron und Stab dem Vater vor und schalten lieber als die Herren im Lande doch. Doch meine Hülfe leih ich ihnen nimmermehr. Nie soll die Herrschaft über Kadmos Land für sie ein Segen sein. Das weiß ich, wenn ich diesen Spruch, den du verkündest, Tochter, und das alte Wort erwäge, das mir Phöbos einst verkündet hat. Drum mögen sie den Kreon, und wenn einer sonst im Land Gewalt hat, senden, um nach mir zu spähen. Denn wollet ihr nur, Freunde, samt den Göttinnen, den Heeren, die in diesem Lande walten, mir Beistand gewähren, dann gewinnt ihr eurer Stadt den starken Helfer, meinen Feinden bittre Not. Der Chor. Bedauernswürdig bist du wahrlich, Ödipus, du selbst und deine Töchter. Doch da meinem Land du dich zum Helfer selbst erbeutst mit diesem Wort, so will ich treulich raten, was dir frommen kann. Ödipus, o Teurer, alles will ich tun, du rate nur. Der Chor. Versöhne diese Götterfrauen, zu welchen du zuerst gekommen, als du diesen Grund betratst. Ödipus. In welcher Weise? Lehret mich's, o Fremdlinge. Der Chor. Aus unversiegtem Borne bring heran zuerst Weihwasser, das du schöpfen musst mit reiner Hand. Ödipus. Und wenn ich dieses lautre Nass herbeigeschafft, der Chor, sind Krüge hier des kunsterfahrenen Mannes Werk, an beiden Henkeln und am Rand bekränze die. Ödipus. Mit Zweigen oder Flocken oder sonst womit? Der Chor. Mit neugeschornem Wollenvlies vom jungen Lamm. Ödipus. Gut, aber wie vollend ich dann das Übrige? Der Chor. Trankopferspende nach des Ostens Licht gewandt. Ödipus. Aus jenen Krügen, die du nanntest, spend ich sie? Der Chor. Dreifachen Quellguss, doch den ganzen letzten Krug, Ödipus. Womit erfüll ich diesen, sag auch dies mir an, der Chor. Mit Wasser, Honig, doch gesell ihm keinen Wein, Ödipus. Und wenn der schwarzbelaubte Grund die Spende trank, der Chor, so leg auf diesen dreimal neun Ölsprossen hin zu beiden Seiten und zugleich sprich dies Gebet. Ödipus, dies lass mich hören, ist es doch das Höchste mir. Der Chor, das, wie sie Gnädige heißen, sie so gnädig auch in ihre Hut aufnehmen dich, den Flehenden. So bete selber, oder wer für dich es sei, mit leisem Flüstern, nicht mit laut erhobenem Ruf. Ohn umzublicken, weiche dann, und wenn du dies vollbrachtest, werd ich dir getrost zur Seite stehen. Im andern Falle, Fremdling, bangt mich sehr um dich, Ödipus. Vernahmt ihr Kinder dieser eingeborenen Wort, Antigone? Wir hörten alles, ordne, was geschehen soll. Ödipus, ich kann den Weg nicht wandeln, denn zwiefaches Leid, die matten Glieder wären's und des Auges Nacht. Doch eure eine gehe schnell und ordne das, denn eine Seele, denk ich, genügt für tausend auch, das auszurichten, wenn sie naht mit lauterem Sinn. Ans Werk denn eilet ungesäumt, nur lasset mich hier nicht allein, denn meinem Leibe fehlt die Kraft, verlassen, ohne Führer seinen Pfad zu gehen. Ismene, ich geh es auszurichten, doch die Stätte, wo ich alles finden werde, lass mich wissen erst. Der Chor. Jenseits des Haines, Tochter, wenn dir andres noch gebricht, so wohnt er nahe, der dir raten wird. Ismene, dort will ich hingehen, hüte du, Antigone, indessen hier den Vater, denn auch harter Mühen darf nicht gedenken, wer die Mühen um Eltern trägt. Ab.